Okay, also ich bin als ehemaliger Gewerkschafter für arbeitnehmerfreundliche Schließungszeiten. Mutig. Und deswegen mache ich jetzt mal von meiner Seite aus kein Schlusswort mehr. Ich habe heute schon genug gesagt. Ich gebe einfach das Wort. Oh Gott, nein. Also ich meine, ich finde es ja auch schon viel gesagt. Nur dann werde ich über das, was ich vorher gesagt habe, soweit ich weiß, Faschismus, was ich kennengelernt habe und gelesen habe und durch meine deutsche Freunde erklärt worden, so habe ich Faschismus immer sowohl in Deutschland und auch in Spanien und auch in Italien, nach dem Tod der Führer wurde irgendwie, ich will es nicht sagen, verschwunden, aber das System wurde aufgehört zu existieren, als System, als ein staatliches System. Obwohl im Iran, muss ich sagen, das war das Gegenteil. Nach dem, oh schade, dass Sie gehen, weil ich wollte ich jetzt auch über, ja, schade, über Sanktionen was sagen. Ja, okay, 2 Minuten habe ich noch Zeit. Ja, wollte ich sagen, dass für mich ist das absolut nicht mit, schon Elemente von Faschismus genommen. Aber nach dem Tod Khomeini sehen wir, dass dieser islamische Gottesstaat hat sich Blut richtig in Gang gesetzt nach seinem Tod. Und deswegen habe ich gesagt, liebe Leute, das ist harmlos, wenn man sagt, dieser Regime ist faschistisch. Faschismus integriert in sich die Faschismus, Totalitarismus und alles, was dazu gehört. Aber das ist viel mehr als das, was Sie denken. Und nur kurz, nur weil Sie dabei sind zu gehen. Nein, ich bin dafür, dass die Sanktion wäre eine richtige Sache. Natürlich verstehe ich auch, dass die iranische Bevölkerung jetzt schon unter der elendigen wirtschaftlichen Situation und der iranische Regime leiden, aber bin ich immer noch dafür, dass eine harte Sanktion, aber harte Sanktion gegen Revolutiongarden und nicht nur Revolutiongarden, bei 1700 zweite Drittel iranische Firmen, einen Moment, sehen Sie, sowieso bekommt die iranische Bevölkerung kaum was zum Essen. Wie Sie gesagt haben, 13 Monate, die iranische Arbeiter haben keinen Lohn bekommen. Das heißt, können wir in unserer Fantasie, mächtig sind, dann können wir verstehen, was darunter Menschen leiden. Nein, ich habe vor kurzem habe ich eine iranische Radio, die aus Los Angeles gesendet wird und viele Iraner dort anrufen und ihre Meinung sagen. Ein junger Mensch hatte angerufen, fand ich so treffend. Natürlich, ich sitze hier und trinke ich meine Bier und es ist so einfach, das zu sagen. Aber glauben Sie mir, das weiß ich, worüber ich rede. Ich weiß es, dass diese Regime, das sich überhaupt nicht kümmert um wirtschaftliche. Khomeini hat im 1980 gesagt, Wirtschaft, Ökonomie ist das für Esel. Wir haben nicht hier Revolution gemacht, unsere Bäuche zu füllen. Hat er gesagt oder nicht? Er hat nie in diesem Zeit, nie ein bisschen um Wohle der Bevölkerung in Iran sich bemüht. Im Gegenteil. Die ganze gesamte Wirtschaft ist in der Hand der, diese Leute, diese Revolutiongarden, wie ich gesagt habe, 2 Drittel. Und diese junge Menschen, junge Mensch, die in diese Los Angeles Radio angerufen hat, hat gesagt, bitte mach richtig, wenn ihr wirklich Sanktionen macht. dann mach es, damit dieser Regime gelähmt wird. Das wird es ganz brutal aussehen. Das ist, das wissen wir schon. Das wissen wir schon, dass sie für Menschen im Iran wird brutal aussehen. Aber diese Menschen wollen wirklich tatsächlich dieses Regime loswerden. Und sie wissen genau, dass ohne Ausländische, dieses Regime ist von A bis Z wirklich abhängig von Ausland. Sie haben die Parole gegeben, Freiheit von Freiheit hoffen wir nichts und gibt es nicht. Unabhängigkeit, sie sind von A bis Z abhängig von Ausland und sie wollen das eine Schlussstrich. Sie wollen nicht mehr mit diesem Regime. Sie hoffen damit vielleicht dann kommen und die Basaris, die abhängig sind von Basaris, sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dieser Sache. Und wenn sie in den Streik gehen, wenn sie Basar zuschließen, genau das passiert wird, wie damals unter dem Schah-Regime passiert. Und Basar hat einen Streik gemacht und dann kamen die Unraffinierten, die Arbeiter, und die haben es auch, dann kam zu diesem Streik. Und wirklich, glauben Sie mir, dann wird es viel anders ausgehen und dieses Regime kann nicht seine Unterdrückung ohne Benzin, ohne Öl weiterführen und wird irgendwie stürzen mit Hilfe des iranischen Menschen, bevor es zu spät ist und einen militärischen Eingriff an Iran. Und ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass mit iranischen Menschen diese Sache, aber es muss hart sein. Dieses Regime wollte ich nur zum kurz Ihnen sagen, für dieses Regime ist das egal. Sie wissen schon, Sie sind ein gebildeter Mensch und Sie wissen, in Europa, nur wenn ich hier ansehe, wenn ich nur Deutschland ansehe, dass ich habe ein paar Semester Gender Studies studiert, ich habe es satt gehabt, deswegen mein Studium habe ich weggeworfen, weil dort durfte ich nicht mal ein Wort Islam kritisieren. Sie wissen schon, dass die ganze gesamte akademische Scheiß, was ich immer die ganze Zeit sage, dass die Menschenrechte, das ist was Westliches, die dort gibt es eine islamische Kultur. Larijani als 80er Jahre, als die Menschen Hinrichtungen, Kommunisten und Volksmujahiden hingerichtet worden, vergewaltigt worden vor den Hinrichtungen, Jungfrauen. Und hat er gesagt, als die Genscher, als erster Außenminister, europäischer Außenminister im Iran eingetreten ist, haben die Medien Larijani damals kritisiert. Wissen Sie, was Larijani damals gesagt hat? Man hat ihn gefragt, kritisiert, dass du jetzt hier so viele Menschen hinrichtest. Wissen Sie, was Larijani gesagt hat? Wir haben kein Problem, wir haben ein höheres Geburtenrat. Und dann später, 20 Jahre später, kam sein Bruder hierher, nach Deutschland, und sagt, Wessler denken, dass wir wegen unserer Rechte, Scharia, uns schämen, dass wir im Iran Frauen steinigen oder Menschenamputation machen. Nö, keineswegs. Wir schämen nicht für islamische Gesetz. Sie kommen nicht mit diesem Regime. Warum sage ich, dieses Regime ist kein faschistisches Regime, wie Sie denken. Das ist eine islamisches Regime. Er wird es sich niemals schämen wegen Gesteinigung der Frauen oder Hände abhacken der Männer oder Frauen oder Augen rausholen von Jugendlichen. Dieses Regime wird sich nicht schämen. Dieses Regime hat vor kurzem hatte eine Pastor eine Revolution gaben, hatte in YouTube, kann man seinen Film sehen, die gesagt hat, ja, ich werde diese Unruhe, diese Lump, die auf der Straße kommen, komm nicht auf der Straße, sonst nehme ich euch und mache ich euch Kahrizaki. Kahrizaki ist eine Gefängnis, die selbst Khamenei hat gesagt, müssen wir ihm zuschließen, weil dort wurden diese Jugendliche, Jungs und genauso wie Mädchen, wurden vergewaltigt. Man hat ihn vergewaltigt und man hat gesagt, wir geben euch eure Wahlrecht, Wahlzettel. Ihr wollt eure Wahlzettel? Wir geben euch mit Vergewaltigung. Und Jungs haben die vergewaltigt und haben gesagt, nimm ihn mit und vergewaltige ihn so, damit er schwanger wird. Und sie wollen mit diesem Regime über Menschenrechte reden? Das ist eine wirklich naive Vorstellung. Das war's schon. Das wollte ich nicht sagen. Ich glaube, jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Es ist angemessen, wenn wir jetzt gegen 11 das abschließen. Ja? Und ich finde, ich will mal Lob für unsere Veranstaltung austeilen, dass wir uns dermaßen hemmungslos haben ausreden lassen und fast so in Pfaffe klingen, das zugehört haben.